Balkan Memories heißt der Programmschwerpunkt, mit dem WDR 3 im März an die Kriege auf dem Balkan vor rund 20 Jahren erinnert. Die letzte Sendung dieser Reihe ist das heutige WDR 3 Hörspiel Battlefield Eye von Edgar Lipke. Bilder entfernter Schlachten flimmern täglich in die Wohnzimmer und bleiben auf dem Bildschirm zugleich in sicherer Distanz. Ist die Erfahrung des Krieges überhaupt medial zu vermitteln? Krieg ist für uns längst abstrakt geworden, selbst wenn er, wie der im ehemaligen Jugoslawien, ganz in unserer Nähe stattfindet. Die akustischen Reflexionen von Battlefield Eye kreisen um den blinden Fleck der medialen Wahrnehmung. Nein, es sind nicht bestimmte Ereignisse, außer bei Blut. Sonst nicht. Stieg laut aus beiderlei Heer. Die Pfeile, geschnellt von den Sehnen, sprangen. Und häufige Speere, von mutigen Händen geschleudert, hafteten, teils anprallend im Leib der blühenden Kämpfer. Viel auch im Zwischenraume, den schönen Leib nicht erreichend, standen empor aus der Erde, voll Gier, im Fleische zu schwelgen. Weil noch still die Aegis einhertrug, Phöbus Apollon, hafteten jegliches Heeresgeschoss und es sanken die Völker. We've seen a huge orange glow on our horizon. The noise, as you can hear, speaks for itself. This has started up again. We've seen a huge orange glow on our horizon, and we're hearing a great deal of outgoing anti-aircraft fire from here. Kamerad, woher stammst du? Aus dem Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du von Kaiserstuhl. Und du. I'm a soldier. An actor with the scene. I generate silence. Previous death to enter. The sequence me. In front of a wall of bodies. With the first blow. And not me. A point in the plane. A piece of metal. I'm growing. Left wing. Right wing. Left wing. Right wing. I'm growing. Death is a picture. A close-up. Ground clay. Little islands of blood. And not me. I'm constantly.

Menschen, die völlig zerrissen sind, die man in Zeltbahnen und in Wolldecken einsammeln muss. Und sie gehen da mitten durch. I'm looking for somebody. I'm looking for a man. But in order to have him, and in order to get him, I have to besiege him. I don't see him, but I know where he is. I have my soldiers with me. I see a movement in the tree, and the tree opens itself up. And he approaches me from within this tree. Insert the arrow. Aim it at the man. And fire. He picks himself back up, the man does. Stumbles. And falls again. And lays on the ground. I see him lying there. I see him looking at me. Normally I would turn on my heel and leave, but something pulls me over towards him and I go towards him. And look into his dying eyes. The anger rises inside me and I begin to pull at him and hit at him. Throw myself at him, kick him, and basically try to pull him apart. Yes, I am. Sure. Because I have to win. Staubliebe! Staubliebe! Als ein Weib sein, das nicht reizt. Staubliebe. Staubliebe. Als ein Weib sein, das nicht reizt. Battlefield I, German Largo. Ende und Traum der Sehnsucht, die dem Feind gilt. Seiner Fähigkeit zu töten. Ernst Jünger bei 0. 3, 2, 1. Über den Ruinen lag, wie über allen gefährlichen Zonen dieses Gebietes, ein dicker Leichengeruch. Denn das Feuer war so stark, dass sich um die Gefallenen niemand kümmerte. Man rannte durchaus auf Leben und Tod, und als ich diesen Dunst im Laufen verspürte, war ich kaum überrascht. Er gehörte zum Ort. Übrigens war dieser schwere und süßliche Hauch nicht lediglich widerwärtig. Er rief darüber hinaus, eng mit den stechenden Nebeln des Sprengstoffs vermischt, eine fast hellseherische Erregung hervor, wie sie nur die höchste Nähe des Todes zu erzeugen vermag. Penthesilea, Kleist, German Largo. Lasst ihn kommen. Lasst ihn den Fuß gestählt. Es ist mir recht. Auf diesen Nacken setzen. Wozu auch sollen zwei Wangen länger, blühend wie diese, sich vom Kot, aus dem sie stammen, unterscheiden? The anger rises inside me and I begin to pull at him and hit at him. myself at him. Kick him and basically try to pull him apart. Lass den mit Pferden Häuptlings heimlich schleifen. Und diesen Leib hier, frischen Lebens voll, auf offenem Felde schmachvoll hingeworfen. Den Hunden mag er ihn zur Morgenspeise. Dem scheußlichen Geschlecht der Vögel bieten. Staub lieber, als ein Weib sein, das nicht reizt. Jedes Mal in einem schnellen Sprung Gelände zu gewinnen, um dann wieder im Trichter die nächsten Einschläge abzuwarten. In der Zeit zwischen dem ersten Heulen und der ganz nahen Explosion drängte sich der Wille zum Leben besonders schmerzlich zusammen, da der Körper schutzlos und regungslos sein Schicksal erwarten musste. Auch Schrapnells waren in das schwere Feuer gemischt. Eins warf seine Kugelladung mit vielfachen Klatschen zwischen uns. Einer meiner Begleiter wurde am hinteren Stahlhelmrand getroffen und zu Boden geschleudert. Nachdem er eine Zeit lang betäubt gelegen hatte, raffte er sich hoch und lief weiter. Da wir unsere Aufgabe als Späher mit Eifer betrieben, kamen wir oft an Orte, die eben noch unbeschreitbar gewesen waren. So taten wir einen Einblick in das Verborgene, das auf dem Schlachtfeld geschah. Überall stießen wir auf die Spuren des Todes. Es war fast, als hause keine lebende Seele in dieser Wüste mehr. Hier lag hinter einer zerzausten Hecke eine Gruppe, die Körper noch von der frischen Erde bedeckt, die nach dem Einschlag auf sie heruntergerieselt war. Dort waren zwei Meldeläufer neben einem Trichter, aus dem noch der stickige Dunst der Sprenggase schwelte, zu Boden gestreckt. An einer anderen Stelle fanden wir viele Leichen auf einer kleinen Fläche verstreut. Ein in den Mittelpunkt eines Feuerwirbels geratener Trägertrupp oder ein verirrter Reservezug, der hier sein Ende gefunden hatte. Wir tauchten auf, umfassten die Geheimnisse dieser tödlichen Winkel mit einem Blick und verschwanden wieder im Rauch. Staub lieber. Als ein Weib sein, das nicht reizt. Staub lieber. Als ein Weib sein, das nicht reizt. Staub lieber, als ein Weib sein, das nicht reizt. Kamerad, woher stammst du? Aus dem Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? A point in the plane. A piece of metal. I'm growing. Left wing. Right wing. Death is a picture. A close-up. Ground clay, little islands of blood, and not me. I'm constantly, no need to buy anything, no need to love anything, spear blade or conception. Enemy is a mother. Who took place on both sides. Shield armor, a throat to cry with the first blow, separated into body and picture. on both sides, watching him, her, or what for the time being is supposed to be me, moving. Seen a huge orange glow on our horizon. The noise, as you can hear, speaks for itself. This has started up again. We've seen at least one explosion incoming. We've seen a huge orange glow on our horizon. And we're hearing a great deal of outgoing anti-aircraft fire from here. Working area, TV reporter. Battlefield I. Teheran, die Ayatollah-Revolution. Schon 78, als es alles bröckelte, als die ersten Straßenschlachten noch aufkamen und die Armee noch sehr blutig dagegen gehalten hat. Israel, Gaza, Westbank, diese Intifada, Südlibanon, Libanon. Kurden-Auseinandersetzungen, und zwar schon am Ende des Golfkriegs im Nordirak. Hunderttausende unterwegs in den Bergen, oben von den Türken auf der türkischen Seite nicht runtergelassen. Und das alles im März. Eis und Schnee. Jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Kinder, die gestorben sind. Der erste Krieg, ich habe schon fast vergessen, zwischen Serbien und Kroatien in Ostslawonien, der Monate vorher schon vorgetrieben wurde von den Serben, konnte man ja sehen von Belgrad aus, wenn die Einheiten raufgingen an die Donau. Der zweite folgte dann sofort mit Bosnien, Kosovo von Anfang an. Da habe ich auch alle blutigen Auseinandersetzungen seit 1980, seit Titos Tod, begleitet. Working Area, Pilot. Saint-Exupéry bei 0. 3, 2, 1. Sauerstoffröhren, Heizkreislauf, die Sprachrohre, um die Telefonverbindung zwischen den einzelnen Besatzungsmitgliedern herzustellen. Die Atmung hole ich mir aus dieser Maske. Ein Kautschukschlauch verbindet mich mit dem Flugzeug. Er ist genauso wichtig wie eine Nabelschnur. Das Flugzeug schaltet sich in meine menschlichen Verbindungen ein. Ich habe Organe hinzubekommen, die sich gewissermaßen zwischen mich und mein Herz einschalten. Ich bin ein Organismus, der sich zu einem Flugzeug ausgeweitet hat. Das Flugzeug schafft mir Wohlbefinden, wenn ich einen bestimmten Knopf drehe, der nach und nach meine Kleidung und meinen Sauerstoff aufwärmt. Das Flugzeug nährt mich also. Der Himmel ist leer. Die Erde ist leer. Der Mensch existiert nicht mehr, wenn man aus 10 Kilometer Entfernung beobachtet. Ja. So basically, our mission today was to go ahead and make a statement of air power in response to the Serbian offensive. As was told by the president, we had our orders to go out and strike targets today, and that is just exactly what we did. Working area, TV reporter. Gewöhnen heißt doch, fast immer verdrängen können. Man kann das oder man kann das nicht. Wenn Sie es nicht können, dann können Sie auch nicht Unfallchirurg werden. Wenn Sie es nicht können, können Sie nicht Reporter aus einem blutigen Krieg und einer blutigen Krise werden. Also diese Fähigkeit zu verdrängen, haben alle die, die das länger machen. Das ist eine Fähigkeit, die, naja, wie soll ich sagen, auch die Fähigkeit zum völligen Verdrängen lässt immer noch eine Stelle offen, die sie berührt. Und plötzlich provoziert er irgendwas und es gibt doch Bilder. Zumindest Wahrnehmungen, die damit zu tun haben. Auch Wahrnehmungen, von denen man gar nicht gewusst hatte, dass man sie überhaupt gespeichert hat. Feuer. Die Gerüche von explodierten Granaten. Moder. Ruinengeruch, Morastgeruch, Verwesungsgeruch, dieser müllhaldenartige Geruch, der natürlich durch die ganzen Städte und Landschaften sogar wabert, weil jeder das, was er hat, dahin wirft und weil alles das, was zusammengeschossen, verbrannt ist, darum liegt, niemand sich die Mühe macht, das wegzumachen. Und soll er auch, wenn man heute da eine Müllabfuhr organisieren würde, das ist ja morgen schon wieder Schrott und schon wieder Verwesung und schon wieder Ass. Kurzschluss Sarajevo. Ein Flug über Europa. Suchblick bei 0. 3, 2, 1. Der Himmel ist leer, die Erde ist leer, der Mensch existiert nicht mehr, wenn man aus 10 Kilometer Entfernung beobachtet. Das Tun des Menschen ist in diesem Maßstab nicht mehr erkennbar. Unsere langen brennweitigen Aufnahmeapparate dienen uns hier als Mikroskop. Man braucht das Mikroskop nicht um den Menschen. Er entschlüpft auch noch diesem Instrument. Wohl aber um die Zeichen seiner Gegenwart, die Straßen, Kanäle, Kolonnen, Transportkähne zu erfassen. Der Mensch impft einen Objektträger fürs Mikroskop. Ich bin ein eisgrauer Gelehrter und Ihr Krieg ist für mich nur noch ein Experiment im Laboratorium. Der Himmel ist leer. Die Erde ist leer. So ist die Spielregel. Man hat keine Zeit, neue Spielregeln zu erfinden. Irgendwo einen richtigen Tod finden. Es gibt aber keinen richtigen Tod mehr. Nur Leiber, die umkommen wie Automobile. Zwei Sachen können Sie nicht vermitteln. Und die haben zu tun mit Ihrer eigenen Wahrnehmung, die Sie nicht weitergeben können. Mit der nur Sie zu tun haben. Berühren und riechen. Berühren ist weniger. Anfassen. Welchen Grund sollten Sie haben, zerrissene Menschen anzufassen? Tote Kinder oder Ruinen? Aber der Geruch in einem Krieg, der bestimmt sehr weit auch ihre Empfindungen, ihre Art, mit diesem Ereignis oder was immer es ist, umzugehen. Das ist etwas, was man auch nicht los wird. Die meisten Menschen wissen ja nicht, außer sie waren mal im Schlachthof, wie Blut riecht und das Blut riecht und wie entsetzlich das riechen kann. Und wenn sie mal 30, 40, 50, 60 Tote haben, Menschen, die völlig zerrissen sind, die man in Zeltbahnen und in Wolldecken einsammeln muss. Und sie gehen da mitten durch. Dann ist da plötzlich. Und nur deshalb plötzlich, weil sie es mit einmal wahrnehmen, vorher nicht. Obwohl es doch schon da war. Dann ist da plötzlich dieser Geruch. Sie ist ja auch deshalb so wuchtig dann auch manchmal, weil man sicher war, dass man über den Verdrängungsmechanismus seine eigene Festplatte leer gemacht hatte. Und plötzlich provoziert er irgendwas und es gibt doch Bilder. Zumindest Wahrnehmungen, die damit zu tun haben. Auch Wahrnehmungen, von denen man gar nicht gewusst hatte, dass man sie überhaupt gespeichert hat. Weil sie gemessen an all in den Dimensionen, gemessen an vielen anderen Dingen, überhaupt keine Dimension hatten. Sandkornartig. Ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass dass wir am Abend in diesen größeren Kreisen, aber auch nicht in kleineren, etwa nur unser Team darüber geredet hat. Empfindungen über Empfindungen, eigene oder die andere, beobachtet natürlich, waren tabu. Es wurde geraucht, es wurde gekifft, es wurde, wenn einer was hatte, die Flasche ausgewrungen, um die letzten drei Tropfen Schliwowitz oder Whisky oder was immer das war, noch auszuholen. Es wurde Musik gehört, wenn einer eine Runde Batterien spendiert hat, weil man keinen Strom hatte. Alles das wurde. Aber Emotionen? Ich habe nicht einen einzigen Berichterstatter jemals gesehen mit Tränen. Nein, es sind nicht bestimmte Ereignisse, außer bei Blut. Sonst nicht. We've seen a huge orange glow on our horizon. The noise, as you can hear, speaks for itself. This has started up again. We've seen at least one explosion incoming. We've seen a huge orange glow on our horizon. And we're hearing a great deal of outgoing anti-aircraft fire from here. Beobachtung Jünger, 44. Stumme Kontaktaufnahme von Krieg und Bild. Dauer bzw. Verschwinden bei 0. 3, 2, 1. Über Stalingrad. Es scheint, dass dort bis in die letzten Stunden gefilmt worden ist. Und zwar von Mannschaften einer Propagandakompanie. Ein Teil der düsteren Vorgänge spielt in dem Traktorenwerk, in dem General Strecker sich mit seinem Stab in die Luft sprengte. Man sieht die Vorbereitungen, sieht, wie die Mannschaften, die nicht zum Stabe gehören, das Gebäude verlassen. Und dann die gewaltige Explosion. In diesem Triebe bis zum Letzten zu registrieren, liegt etwas Automatisches. Es äußert sich eine Art von technischem Reflex, ähnlich den Zuckungen der Froschschenkel in Galvanis Experiment. Auch spielen wissenschaftliche Züge ein. Das sind nicht Monumente, wie man sie der Nachwelt oder den Göttern hinterlässt, und sei es auch nur in Form eines Kreuzes, das flüchtig aus Weidenruten gebunden wird, sondern Dokumente von Sterblichen für Sterbliche und nichts als Sterbliche. Sehr schauerlich und wirklich die ewige Wiederkunft in ihrer grauesten Form. Immer von Neuem läuft dieses Sterben im Eisraum in monotoner Wiederholung ab. Dämonisch heraufbeschworen. Ohne Sublimierung. Ohne Nachglanz. Ohne Trost. With the first blow, separated into body and picture, on both sides, watching, Sich also tagelang in Sarajevo an eine Kreuzung zu stellen mit einer Kamera oder Fotokamera und darauf zu warten, dass, weil dort immer noch Leute und Menschen rüberlaufen, laufen müssen, weil sie sonst von einem Stadtteil nicht in den anderen kommen. Und darauf zu warten, dass einer dann doch an- oder abgeschossen wird. A close-up. Ground clay. Little islands of blood. And not me. On both sides. Shield armor. The throat to cry. With the first blow. Separated into body and picture. On both sides. Watching. Him. Her. Or what for the time being is supposed to be me. Moving. Insert the arrow. Aim it at the man. And fire. Die Gerüche von explodierten Granaten. Ruinengeruch. Morastgeruch. Verwesungsgeruch. No need to buy anything. No need to love anything. In der Zeit zwischen dem ersten Heulen und der ganz nahen Explosion drängte sich der Wille zum Leben besonders schmerzlich zusammen. No need to love anything. No need to buy anything. Jetzt einen Schritt in die Schlacht hinein, die vor uns tobt. Fast noch wie ein Schauspiel. Insert the arrow. Aim it at the man. And fire. Das Bild ist eine Landschaft. Ein Augenblick rötlicher Sand, abfallend mit zunehmender Breite gegen die weit im Hintergrund einsetzende Hügelkette, Kuppen und Hänge, deren Grau und Mauve ohne sichtbare Spur von Bewuchs oder Besiedlung irgendwann unter einer Farbschicht Himmel verschwinden. Die einzige Unschärfe, in der ansonsten hochauflösenden Perspektive des Talblickes. Eine asiatische Ebene vielleicht. Später oder früher Ausschnitt flachstrahlender Sonne oder Lichtquellen, um die Gegenstände im Weiteren zu ermitteln. Strauchwerk, etwa kniehoch auf Sand. Schatten am rechten Bildrand. Dann eine Falte oder Linie in der Mitte von Tal und Bild, längs derer die spärliche Vegetation bei längerer Betrachtung unmerklich zunimmt. Und darüber, schmal, nach in die Hügel laufend, ein Band, das Pfad oder Piste sein kann, auf dem der Kontrollblick zurückfährt bzw. sein Raster vergrößert. Jene Unzahl von scharfen, anfangs übersehenen Abschürfungen, Abdrücken im feinstaubigen Material des Vordergrundes freigibt. Eine Gegend ohne Klima. Windstill jedenfalls seit Aufrieb des Bodens durch heftige Bewegung. Krallen, Fuß oder Bajonett. Die übertriebene Technik von Wirbeln. Mann gegen Mann, Mann gegen Tier oder Frau. Sein oder ihr ergreifen, zerkleinern, verschlingen, bleibt eingeschrieben in den Boden. Schema vielleicht einer mit dem Bild abgelaufenen Vorzeit, ehemaliger Bewohner. Sieg hieß Fleisch, hieß Morgen. Ein paar Meter Boden zwischen Vortrieb und Fremde. Die vollkommene Abwesenheit aber von Werkzeugen, Bauwerk oder Waffen verrät nichts über den Zeitpunkt von Aufnahme und Blick. Der Schatten am rechten Bildrand kann Arm einer römischen Wurfmaschine sein oder schwarz-weiße Coca-Cola-Reklame. Als erster Gruß für Flüchtlinge aus dem Hinterland, eingepflockt neben der verminten Piste. We kill you, we feed you. Ein Bild ist Hoffnung. Haftraum für Augen in der namenlosen Landschaft, die nichts hinterlässt, mit zunehmender Leere jegliche Deutung eröffnet. Sequenzen von umliegenden Dörfern. Verschwunden vielleicht auf der Zeitachse zwischen Blutbad und Flucht. Der Moment Straße oder Piste, als der Strom der Flüchtenden ausbleibt. Das Bild entvölkert. In den Himmel gesprengt. Gesäubert. Evakuiert. In Kalk- und Zeltbahnen unterwegs vor unbekanntem Publikum. Oder Erklärung für den um wenig reicheren pflanzlichen Bewuchs längs der angenommenen Bildmitte, wo weder Fluss noch Bohrloch die staubige Vegetation des Tales ersichtlich mit Feuchtigkeit betreiben. No outlet. In der Propaganda oder Quarantäne der Bilder wartet keine Antwort. Der Blick vielleicht Endlager. Ständiger Himmel. Auf der Suche nach einer im Ausschnitt stattfindenden Bewegung. Vorstrich von Wolken. Ein Punkt im Sand, der Fahrzeug wird. Tonspur, Motor, dann Wind. Blödsinniger Anschlag von Zelttuch. Eine Handbreit dunkel, bis der Film auf die Tatzeit zurückfährt. Vorher, nachher. Kein Strauch ist ein Strauch. Die Sehnsucht, aus dem Bild zu kommen. Die Sehnsucht, in das Bild zu kommen. Polaroid der Nerven, Dauer und Irrsinn, die Landschaft zu lesen. Als Täter, Tourist. Oder anders. Der ungelöste Schatten rechts unten, bei fortschreitender Auflösung, der graue Stahlträger einer Brückenkonstruktion. Gras oder die auffällige Häufung von Brandflecken darunter bedeuten die Nähe eines mit laufender Beschreibung von neuem erfassten Zieles. Schlucht oder Flusslauf. Etwas, das Piste oder Schienen auf ihrer Route in die Berge überwinden. Farewell to now. Letzte Architektur, die den Feind entdeckt. Die fehlende Sekunde. Ausmessen des Abstands zwischen Brücke und Linse. Sicht einer Maschine. Das Bild, das sich selbst liest. Stahlträger, Himmel, Tal. Ein Moment Sturzflug vielleicht. Das ständige Nachdenken über eine Landschaft. Das ständige Nachdenken über einer Landschaft. Im Cockpit. Im Flussbild der Daten. Im Zielflug die ständige Abweichung. Die ständige Kontrolle der Abweichung. Hostile, not hostile. Gleichbleibend in der Höhe, über Hindernissen, in der Bodenwelle, in der Information einer Bodenwelle. Was ist ein Ziel? Ein Helmbusch, ein Gebäude, eine Formation sich nähernder Punkte. Das Ziel ist der Umbau von Menschen in Tote. Mit der Einfahrt des Schnellzuges in Sucher und Aufnahme endeten. Brücke, Bild, Auge, Flugbahn. Illuminated Posterity.